die Rolle, die Wasserspeicherfähigkeit. Also das ist nicht so wichtig, ob da ein Fettsteiß vorhanden ist. Bei uns sind die langen Beine wichtig. Und deswegen sind die langen Beine im nordischen Bereich ein Schönheitsideal und werden bei Frauen geschätzt. Das kommt alles daher. Denn die Männer, die eine langbeinige Frau vor 500.000, vor 100.000, vor 200.000 Jahren gewählt hatten, die konnten besser den Rentieren folgen auf ihrer Yacht. Und deswegen hat sich das entwickelt. Also vieles bei diesen Schönheitsidealen ist aus der Entwicklungsgeschichte der Rassen zu erklären und eben auch rassisch bedingt. Und ich kann mich jetzt nicht hinstellen und kann beispielsweise sagen, dass zur Relativität lange Beine sind schön. Das ist objektiv gesehen vielleicht für uns richtig, für die Hottentotten ist das völlig witzlos. Da ist ein dicker Steiß schön, ein Fettsteiß ist schön. So, und da kann man auch gar nicht drüber diskutieren, man kann nur sagen, in der Umwelt ist das das Schöne und das Schönheitsideal. Deswegen kann man auch nicht sagen, die eine Rasse ist die schönste oder die andere Rasse ist die schönste. Man kann nur für jede Rasse ein gewisses Schönheitsideal aufstellen und sagen, in dieser Rasse gilt dies und jenes als schön. Und dieser oder jene Mensch verkörpert vorbildlich die Schönheit dieser Rasse. Aber ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, es gibt weltweit eine schönste Frau beispielsweise. Also diese ganze Miss World ist absoluter Unsinn, ist totaler Blödsinn. Wenn die Hottentottenfrauen also eine feministische Bewegung hätten, sollten sie mal dagegen angehen, dass es diese Miss World gibt, denn die haben da vermutlich nie Chancen, weil die anderen also dann doch so ein bisschen Übergewicht haben. Genauso bei in unserem Bereich gilt es also durchaus als schön, ein profiliertes Gesicht zu haben. Das ist im asiatischen Bereich ganz anders. Dort ist ein Gesicht schön, was besonders flach ist. Warum? Weil die aus einer enorm kalten Klimazone kommen, wo also, wenn die Nase zu lang war, fror sie ab. Das ist ganz klar. Und dann, wenn sie abfriert, dann gibt es da also Probleme und das ist also auch nicht gut. Deswegen ist das, also im asiatischen Bereich haben wir diese ganz flachen Gesichter. Und deswegen hat sich da natürlich auch ein Schönheitsideal in dieser Richtung herausgebildet, zum Teil natürlich überschichtet dadurch. Also sie finden merkwürdigerweise helle Haut schön. Das kommt natürlich durch diese ganzen indogermanischen Wanderungen. Hans-FK Günther hat darüber berichtet. Man hat ja blonde Mumien da in China jetzt ausgegraben und ähnliches. Die sind ja enorm weit auf ihren Wanderzügen gekommen, haben da zum Teil die Herrenschichten gebildet. Chinggis Khan war blauäugig und all solche Geschichten. Also das sind alles Sachen, durch diese Wanderung hat sich das so ein bisschen verfremdet. Aber das ursprüngliche Schönheitsideal eben, jeder Rasse ist ein eigenes. Und ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, also schwarzhaarig ist schön oder blondhaarig ist schön oder Fettsteißigkeit ist schön oder Langbeinigkeit ist schön, das ist alles Quatsch. Man kann sagen, für eine bestimmte Rasse ist dieses gut und für eine andere Rasse ist das andere gut. Und wenn wir das also einmal so hingestellt haben und damit so ein bisschen Schärfe rausgenommen haben aus dieser ganzen Geschichte, ich kann eben feststellen, in welcher Umwelt eine Rasse gut ist, dann relativiert sich also auch so vieles von diesen Rassenproblemen und Rassenproblematiken, die wir haben. Wenn wir sehen, dass also die Hottentotten mit ihrem Fettsteiß angepasst sind, fragt man sich natürlich, und bei uns, wie sieht es bei uns mit der Klimaanpassung aus? Nun, wir haben einmal lange, schmale Nasen. Gegen ganz kalte Luft ist das also schlecht, weil sie abfrieren können. Aber wenn es mittelkalt ist, ist es ganz gut. Warum? Es ist gut gegen Lungenentzündung durch die Nase. Und dadurch, dass die Nase länger ist, kann die Luft sich eher erwärmen. Und das ist also ein Vorteil dafür und hat sich also angepasst. Die helle Haut ist eine Anpassung an ein nebliges, feuchtes Klima. Wir haben es ja hier wieder erlebt. Allerlei Wolkenfelder und. Eine Witterung, wo die Sonne ab und an mal durchkommt. Da ist es günstig, eine ganz helle Haut zu haben. Warum? Die Sonnenstrahlen sorgen dafür, dass Vitamin D gebildet wird. Und wenn man zu wenig Vitamin D bildet, dann wird man rachitisch. Insofern sind Sonnenstrahlen wichtig und notwendig. Und viele Türken, ein Drittel der Türkenkinder hier würde, wenn sie nicht Vitamin D-Pillen kriegen würden, rachitisch werden, weil sie eine zu dunkle Haut haben. Die filtert nämlich die UV-Strahlen ab, es kann nicht genügend Vitamin D gebildet werden, sie sind hier benachteiligt. Das heißt, wenn wir ganz natürliche Verhältnisse hätten, würden die Neger sich hier wieder rausmändeln, weil die alle rachitisch werden würden, wenn man denen also nicht entsprechend aufhält und ihre Nachkommen also auch. Genauso wie natürlich andererseits im Süden, in Indien, die großen Kastengesetze nichts genützt haben, dass die einwandernden, hellhäutigen Indogermanen überlebt haben. denn da war wiederum eine dunklere Haut von Vorteil, sodass also die Dunkelhäutigen letztlich sich stärker fortgepflanzt haben als die Hellhäutigen. Das heißt, wir können mit unserer hellen Haut Vitamin D sehr schnell aufnehmen. Andererseits, wenn wir jetzt nur in einem sonnigen Klima nehmen, dann würde unsere Haut verbrennen, dann würden wir Hautkrebs bekommen. Auch das weiß man, zu viel Sonne, es wird ja immer wieder gesagt, Ozonschicht und alles Mögliche, die weggeht. Das ist für Hellhäutige nicht gut. Den Neger macht das gar nichts aus. Der kann 24 Stunden am Tag in der Sonne oder unter der Sonnenbank liegen. Stört ihn nicht. Er hat so viel Melanin eingelagert in der Haut, dass dies also bei ihm kein Problem ist. Bei uns wäre das ein Problem. Und wenn wir nicht die entsprechende Schutzcreme nehmen, würden wir also Sonnenbrände kriegen. Und Sonnenbrände wiederum erwirken Hautkrebs, manchmal erst nach 5 bis 10 oder 20 Jahren. Aber wer starke Sonnenbrände durchgemacht hat, bekommt also häufiger Hautkrebs. Die Haut altert früher und. Das heißt also, das ist auch negativ. Wir also sind angepasst auf ein regenreiches, nebliges, feuchtes Klima. Das ist die Entstehung der Menschen mit heller Haut. Und wir sollten uns deshalb nicht zu sehr, selbst wenn das also auf unsere Stimmung so ein bisschen drückt, über nasses und regnerisches Wetter schimpfen. Das ist also ein Punkt, der uns eigentlich gar nicht ankommt. Wir sind da angepasst. Der zuckt natürlich immer nach Süden. Auch ich liebe es. Ich habe eine viel bessere Stimmung, wenn draußen die Sonne scheint. Das weiß man auch wieder. Da werden Glückshormone freigesetzt. Und das wiederum führt dazu, wenn man zu wenig davon hat, dass man versucht, sich Glückshormone anderweitig zu befassen. Das kann man durch übermäßigen Zuckerkonsum machen, indem man also Pralinen, Bonbons, Schokolade und sowas futtert. Macht alles dick. Und man kann es also durch Alkohol schaffen. Und deswegen der Hang der nordischen Rasse zum Alkoholismus. Also auch das ist ein Punkt, das ist also erwiesen, dass die also sich eher an Alkohol gehalten haben, auch diesen Gründen heraus. Das heißt also, sie haben sich zusätzliche Ausschüttung von Glückshormonen verschafft, die ihnen die Sonne nicht verschaffen konnte durch andere Dinge. Und deswegen werden Süßwaren in Schweden also so hoch besteuert, Zucker ist sehr hoch besteuert und Alkohol natürlich auch, weil das sonst zu Missbrauch führt. Andererseits hat das dann im Wege der Anpassung wieder zu einer enormen Alkoholtoleranz geführt. Das heißt also, ein normaler nordischer Mensch, der kann also so viel Alkohol trinken, der würde ein Jude schon dran krepieren. Also das ist so, die Juden, die sind also in dem Bereich sehr empfindlicher. Das heißt also, die geraten schon in Hochstimmung, wenn sie ein, zwei Glas Wein getrunken haben. Mehr war auch gar nicht erlaubt, am Sabbat haben sie das getrunken. Aber wenn die jetzt mal richtig mittrinken oder mithalten wollen, dann ist das also eine Sache, die praktisch enorme Schwierigkeiten macht. Ich habe ein interessantes Buch ersteigert, das gehört also zu den Schätzen meiner Bibliothek. 1935 erschienen, im jüdischen Aufbauverlag, nicht in Tel Aviv, sondern in Berlin. Den gab es 1935, wird im Übrigen der Antisemitismus als dumm und blödsinnig bezeichnet. So viel Meinungsfreiheit gab es im Dritten Reich. Wenn ich mich hier oder in der Bundesrepublik hinstellen würde, würde sagen, der Antisemitismus ist prima, würde ich sofort im Loch landen. Im Dritten Reich konnten sich 1935 Juden hinstellen und konnten auf Antisemitismus schimpfen. So, zum Zeitpunkt der Nürnberger Gesetze. Keine Fälschung, original, die Stockflecken sind noch drin und alles. Also jüdischer Aufbauverlag, ein Buch, was also aus Amerika kommt, so eine Biografie eines Juden, der in der zionistischen Bewegung sehr aktiv war, in Deutschland war, dann nach Amerika gegangen ist, ist in Amerika erschienen, dann ins Deutsche übersetzt worden und konnte also unbeanstandet hier verbreitet werden. Stimmt natürlich auch mit manchen gängigen Geschichtsmeinungen nicht überein und deswegen ist mir dieses Buch so wichtig. Und er hat also interessant geschildert, so die verschiedenen Richtungen im Judentum um 1900, die Leute, die nun also unbedingt Deutsche werden wollten und die anderen, die da waren. Und dann sagt er, das große Problem war immer, für diese zionistische Bewegung Lokale zu finden. Die deutschen Vereinigungen, Burschenschaften hatten überhaupt keine Schwierigkeiten, Lokale zu kriegen. Die brauchten keine Miete für die Lokale zu bezahlen, weil sie machten den entsprechenden Umsatz an Bier. Die Juden machten den Umsatz nicht an Bier, weswegen also jeder, er hat sie aufgefordert, sie müssten ein Pflichttrinken machen, ein Pflichtbier trinken. Er musste sie zwingen, Bier zu trinken, damit sie also letztlich den Raum wieder bekämen, ohne Miete. Das klappte aber auch nicht. Die Abneigung war so groß gegen dieses Biertrinken, dass sie nachher einen Raum fest angemietet haben, weil sie also wirklich eine Sache, die ihnen überhaupt keinen Spaß macht und die sie nur aus Pflicht machten, diese Sache, die wollten sie also auf partout also nicht länger durchführen und da war es ihnen besser, sie zahlen also Miete für einen Raum und brauchen kein Bier zu trinken. So, Also das, was, und er berichtet dann auch den Unterschied zwischen den deutschen Studenten, die dann also Glück